Ja, heute ist es endlich soweit. Die Fußball-EM startet. Und viele von euch sind bestimmt schon im Fußballfieber, andere vielleicht sogar nicht. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch nicht so die Fußballfans, aber wenn WM ist oder EM, sind wir natürlich schon im Fußballfieber, schmücken auch. Ich weiß, oh, 2006 waren wir sogar mal auf der Fanmeile und haben unsere Nationalelf gefeiert und ja, war ein total geiles Gefühl. War auch total schön, mitten in den ganzen Fenstern so zusammen zu sein. Ja, von daher ist es ein Muss natürlich, EM, WM zu schauen, mitzufiebern, auch Trikots zu tragen. Und ja, natürlich habe ich es mir auch nicht nehmen lassen und habe auch wieder einen Song geschrieben. Der heißt Fußballfieber. So eine kleine Motivationsspritze für unsere Nationalelf in der Hoffnung, dass wir sehr, sehr, sehr weit kommen und auch den Pokal vielleicht diesmal nach Hause holen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns den Song mal an. Wieder auf Udio, wie immer. Absolut genial, die Seite auf udio.com. Aber der Text, wie gesagt, ist von mir und den Rest habe ich damit KI machen lassen. Also dann bringen wir uns in Stimmung und los geht's. Keiner freut sich so wie wir auf dieses Fußballspiel. Die EM 2024 ist endlich am Start und unsere Mannschaft ist gut drauf. Sie schnappen sich den Ball und rennen schnell drauf los. Sie schießen ihn ins Tor, einfach grandios. Der Jubel, der ist groß und alle springen auf. Die Welt ist aus dem Häuschen und Deutschland singt im Chor. Tor, Tor, Tor, Tor, Deutschland schießt ein Tor. Pokal gehört zu uns, wir holen ihn nach Haus, lassen den Gegner hinter uns und bremsen ihn aus. Sie haben es in der Hand und übernehmen das Fußballspiel. Mit dem Ball vorne weg, rennen sie drauf los, sie schießen ihn ins Tor, einfach grandios. Der Jubel, der ist groß und alle springen auf. Ist aus dem Häuschen und Deutschland singt im Chor. Tor, Tor, Tor, Tor, Deutschland schießt ein Tor. Feuern sie an, geben ihnen Rückenwind und treiben sie voran. Sie holen sich den Ball und rennen schnell drauf los. Sie schießen ihn ins Tor, einfach grandios. Im Stadion leuchtet schwarz-rot-gold, der Jubel, der ist groß. Die Welt ist aus dem Häuschen und Deutschland singt im Chor. Tor, Tor, Tor, Tor, Deutschland schießt ein Tor. Tor, Tor, Tor, Tor, Deutschland schießt ein Tor. Ja, ich hoffe, der Song hat euch gefallen und bringt so ein bisschen Stimmung rein. Und ja, drücken wir einfach mal die Daumen, dass unsere Nationalelf sehr weit kommt und wir dann den Pokal bald auf der Fanmeile bestaunen dürfen. Ein Fußballfenster draußen, viel Spaß auf der Fanmeile, genießt das Feeling und unserer Nationalelf, toi toi toi. Ihr schafft das. Also dann, bleibt gesund und bis bald.